haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die andere Frau. Ich hatte Kopfschmerzen und versuchte es mit ein wenig Akupunktur. Als ich meine rechte Hand mit Sicherheitsnadeln voll hatte, war das Kopfweh tatsächlich verschwunden. Dafür tat mir die Hand weh. Ich entfernte die Nadeln wieder und bandagierte meine Hand ein. Wenig später stand eine Frau in meinem Büro. Sie schaute mich unsicher an und setzte sich. »Ich heiße Evelyn Suter.« Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Dann machen Sie doch einfach nichts. Oder Ferien. Das geht nicht. Ich bin völlig durcheinander. Ich wollte vorhin nach Hause gehen, aber ich musste feststellen, dass ich kein Zuhause mehr habe. Also, wenn Sie ein Zimmer suchen, sind Sie hier an der falschen Adresse. Ich schlafe unter meinem Schreibtisch und da hat's für Sie keinen Platz mehr. Ich habe ja eine Wohnung. Das heißt, bis vor ein paar Stunden habe ich das wenigstens geglaubt. Ich bin heute Morgen in einem Hotelzimmer aufgewacht. Und als ich nach Hause wollte, war meine Wohnung plötzlich nicht mehr da. Moment mal, ganz langsam, Frau Suter. Ihre Wohnung hat sich in Luft aufgelöst. Vielleicht ist das der Grund für die Wohnungsnot in der Stadt. Glauben Sie, dass sich noch mehr Wohnungen über Nacht in nichts auflösen? Also genau genommen gibt es die Wohnung noch. Aber ein anderer Mann wohnt darin. Ich kann das alles nicht verstehen. Kennen Sie den Mann? Nein, habe ihn nie zuvor gesehen. Irgendetwas stimmt da nicht. Allerdings. Haben Sie sich auch schon mal überlegt, dass das irgendetwas irgendwo in Ihrem Kopf sein könnte? Ich bin nicht verrückt, wenn Sie das meinen. No, so direkt habe ich das nicht gesagt. Ich habe gestern einen Schlag auf den Kopf bekommen. Und heute Morgen bin ich in einem Hotelzimmer aufgewacht. Einen Schlag auf den Kopf. Das erklärt einiges. Haben Sie ein Telefonbuch? Klar. Unser Eins liest ja auch ab und zu. Wen möchten Sie denn anrufen? Einen Moment. Ja. Hier. Hier, sehen Sie? Das ist meine Adresse. Interessant. Geben Sie die immer so schnell an alleinstehende Herren weiter? Ich möchte, dass Sie sich davon überzeugen, dass ich tatsächlich nicht verrückt bin. Na, meinetwegen. Und wie soll ich das bewerkstelligen? Überzeugen Sie sich davon, dass mir meine Wohnung gestohlen wurde. Ich atmete einmal tief durch und lächelte. Die Frau sah ganz normal aus, aber langsam hatte ich meine Zweifel. Die Stadt war voller Neurosen und darunter gab es auch ein paar hübsche. Und sie gehörte zu dieser Sorte. Ich versuchte, sie ein wenig zu testen. Übernehmen Sie den Auftrag? Was denn für einen Auftrag? Soll ich Ihnen eine neue Wohnung beschaffen? Nein, ich möchte, dass Sie alles aufklären. Alles? Das ist ein bisschen viel verlangt. Es gelingt unsereins ja nicht mal, gewissen Bischöfen klarzumachen, in welchem Jahrhundert wir leben. Und aufgeklärt sind die sowieso nicht. Was haben Bischöfe mit meiner Wohnung zu tun? Sehen Sie, genau das ist der Punkt. Alles hat mit allem zu tun. Wenn ich hier zum Beispiel in die Hände klatsche, stirbt gleichzeitig irgendwo in Afrika eine Antilope. Es zwingt sie ja niemand, in die Hände zu klatschen. Ja, aber wenn ich nicht in die Hände klatsche, stirbt zur gleichen Zeit, in der ich nicht in die Hände klatsche, in Afrika trotzdem eine Antilope. Das verstehe ich nicht. Sehen Sie, vielleicht ist das jetzt die Rache der afrikanischen Antilopen. Vielleicht klatschen die jetzt auch nicht in die Hände und dafür verschwindet hier irgendwo zur gleichen Zeit eine Wohnung. Sind Sie bescheuert? Oder etwa sogar ein New Age-Anhänger? Ich muss doch sehr bitten. Bitte sehr. Danke. Kann ich hierbleiben, während Sie den Fall lösen? Die Frau hatte mich überzeugt. Nur Verrückte lassen sich auf jede Diskussion ein. Ich erklärte der Frau meine Kaffeemaschine und machte mich auf den Weg. Ihre Adresse, die in dem Telefonbuch stand, stimmte tatsächlich nicht mehr. Ich klingelte an jener Wohnung, die sie für die ihre hielt. Ein Mann sah mich missmutig an, nachdem er geöffnet hatte. Ich brauche nichts. So sehen Sie aber nicht aus. Was wollen Sie von mir? Kennen Sie eine Frau Evelyn Suter? Ist das die Verrückte, die sagt, dass sie hier wohne? Genau die. Ich weiß nicht, was der Unsinn soll. Ich habe diese Wohnung gemietet, weil sie leer stand und wohne seit einem Monat hier. Ich kenne diese Frau Suter nicht. Seit einem Monat? Das ist aber seltsam. Ja, was ist daran seltsam? Wer sind Sie überhaupt? Philip Maloney, Privatdetektiv. Na und? Wer hat die Wohnung an Sie vermietet? Na, wer wohl? Eine Immobilienverwaltung. Er nannte mir den Namen der Verwaltung. Sie war ganz in der Nähe. Es war ein nettes Bürohaus voller netter Menschen mit netten Gesichtern. Ich versuchte, meine Übelkeit zu unterdrücken und steuerte auf eine Frau zu, die hinter ihrem netten Lächeln nur mühsam die Abscheu gegenüber jeglicher Art von Menschen auf Wohnungssuche verbergen konnte. Möchten Sie sich bei uns anmelden? Hat das überhaupt einen Sinn? Sind Sie Nichtraucher? Was geht Sie das an? Möchten Sie mich heiraten oder am Ende sogar küssen? Wir haben täglich Dutzende von Anmeldungen. Unsere Mietobjekte sind äußerst beliebt. Ich interessiere mich für ein ganz bestimmtes Mietobjekt. Es liegt an der Wunderlinstraße 5, zweiter Stock rechts. An der Wunderlinstraße 5 ist keine Wohnung frei? Aber erst vor einem Monat wurde da eine Wohnung an einen Mann vermietet. Herr Fischer? Angenehmer Mieter, Nichtraucher und er hasst Haustiere. Und wie kam Herr Fischer zu dieser Wohnung? Die Vormieterin ist leider verstorben. Verstorben? Ja, verstorben. Ein tragischer Autounfall. Und die Tote hieß Evelyn Suter? Ja. Aber woher wissen Sie das? Wer sind Sie überhaupt? Ich machte schleunigst rechts umkehrt und eilte zurück in mein Büro. Entweder erwartete mich dort ein Gespenst oder eine Lügnerin. Möglicherweise auch beides. Man kann ja nie wissen heutzutage. Als ich wieder in meinem Büro war, sah ich meine Klientin wieder, die es sich gemütlich gemacht hatte. Sie trank gerade eine Tasse Kaffee und sah so lebendig aus wie die meisten Leute, die Kaffee trinken. Haben Sie schon was herausgefunden, Maloney? Allerdings. Entweder haben Sie eine Meise... Oder ich bin aus Versehen im Jenseits gelandet. Drücken Sie sich immer so kompliziert aus? Ich drücke mich selten aus. Ich bin ja keine Senftube. Haben Sie mit dem neuen Mieter gesprochen? Was ist mit meiner Wohnung? Jetzt hören Sie mal gut zu, Frau Suter, falls Sie überhaupt so heißen. Natürlich heiße ich Suter. Sie haben gesagt, dass Sie eins auf den Schädel gekriegt haben. Wann war das? Gestern. Das sagte ich Ihnen doch schon. Und dann bin ich in dem Hotelzimmer aufgewacht. Also Ihren Schädel möchte ich nicht geschenkt haben. Bitte? Die Frau Evelyn Suter, die an der Wunderlinstraße 5 wohnte, ist vor einem Monat bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Kein guter Witz, Maloney. Den Witz hat mir die Frau von der Hausverwaltung erzählt. Sie sieht nicht gerade wie eine Stimmungskanone aus. Aber Sie sehen doch, dass ich lebe. Aber vielleicht sind Sie nicht die, die Sie glauben zu sein. Sie halten mich also für verrückt, hm? Können Sie beweisen, dass Sie Evelyn Suter sind? Beweisen? Ich habe keinen Pass dabei, wenn Sie das meinen. Ich schüttelte den Kopf und zündete mir eine Zigarette an. Ich hatte keine Ahnung, in was ich da hineingeraten war. Sie behauptete weiterhin steif und fest, jene Frau zu sein, die eigentlich tot war. Es blieb mir nichts anderes übrig, als stärkeres Geschütz aufzufahren. Ich schlag vor, wir gehen jetzt zur Polizei und klären die ganze Sache. Meinetwegen. Was denn? Sie wollen freiwillig zur Polizei mitkommen? Ja, wissen Sie denn nicht, dass da schon Leute ernsthaft an Allergien erkrankt sind? Ich bin nicht allergisch. Können wir gleich gehen? Ich verstand immer weniger. Schließlich landeten wir auf dem Polizeipräsidium. Mir blieb wieder einmal gar nichts erspart. Maloney, wunderbar, Sie wieder mal hier zu sehen. Und dann noch in Damenbegleitung. Wusste gar nicht, dass es auch Frauen gibt, die die erste Begegnung mit Ihnen überleben. Keine Angst, ich enttäusche Sie nicht. Die Dame heißt Evelyn Suter und ist eigentlich tot. Das bin ich nicht. Sie ist zumindest die lauteste Leiche, die mir bis jetzt begegnet ist. Evelyn Suter, Moment mal, da hatten wir doch kürzlich etwas. Ein Autounfall mit Folgen. Genau, jetzt erinnere ich mich. Die Versicherung bestand darauf, dass wir den Fall genau untersuchten. War aber ein Unfall. Aquaplaning. Der Wagen ist von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen, Feuer gefangen und ist vollständig ausgebrannt. Und Frau Suter kam dabei ums Leben? Ja. Also viel ist nicht von ihr übrig geblieben. Ich muss doch sehr bitten. Da hören Sie es, Frau Suter. Wie haben Sie die Leiche identifizieren können? Nun, da waren einige Ausweise, die aus dem Wagen geschleudert wurden. Und der Wagen war von dieser Evelyn Suter am gleichen Tag gemietet worden. Und da war noch Ihr Mann, der die verkohlte Leiche identifizierte. Mein Mann? Aber das ist doch unmöglich. Doch, der Fall ist abgeschlossen. Evelyn Suter ist bei dem Unfall ums Leben gekommen. Und wie erklären Sie sich, dass ich hier vor Ihnen stehe? Ich will diese Akte sehen. In den Akten steht, dass Sie tot sind. Alles andere interessiert mich nicht. Wo kämen wir auch hin, wenn hier jeder Tote vorbeischauen und Akteneinsicht verlangen würde? Da müssten wir ja noch viel mehr Beamte einstellen. Ich glaube, ich kipp gleich um. Muss das sein? Ja. Sie kippte und ich stand belämmert da. Eine Polizistin kümmerte sich um die Frau. Ich blätterte noch etwas in der Akte. Einige Minuten später war die Frau wieder auf den Beinen und verließ auf diesen das Polizeipräsidium. Ich folgte ihr. Hey, warten Sie! Wo wollen Sie hin? Zu meinem Mann. Er wird wohl noch wissen, dass ich seine Frau bin. Und weshalb sind Sie nicht gleich zu ihm gegangen? Ich lebe seit einem halben Jahr getrennt von ihm. Ich habe versucht, ihn anzurufen, als ich in Ihrem Büro war, aber er hat eingehängt, als er meine Stimme hörte. Also so übel klingt Ihre Stimme doch nicht. Ich weiß nicht, was hier gespielt wird, aber die Spielregeln gefallen mir nicht. Ich versuchte, sie zu beruhigen, doch es half alles nichts. Sie stieg in ein Taxi und fuhr los. Ich stieg ebenfalls in ein Taxi und folgte ihr. Schließlich landeten wir vor einem Haus, das voller Zahnärzte und anderer unangenehmen Zivilisationskrankheiten war. Frau Suter wollte gerade klingeln, als ein Schuss fiel. Danach fiel Frau Suter. Ein bisschen viel fiel aufs Mal. Aber sowas kann man sich in der Regel nicht aussuchen. Ich stürzte mich zu der am Boden liegenden Frau. Es hatte sie ganz schön erwischt. Der Fall erinnerte mich immer mehr an eine zufällig zusammengestellte Pizza. Das war alles ein wenig wirr und ungenießbar. Frau Suter oder wer auch immer sie sein mochte, war schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Herr Suter residierte im dritten Stock des Hauses, war jedoch nicht anzutreffen. Und ich stand wieder mal einem Polizisten gegenüber und es gibt, weiß Gott, bessere Momente im Leben. Also lange hat sie es ja mit Ihnen nicht ausgehalten. Mal ganz unter uns, Maloney, ist die Dame nicht ein wenig blemblem? Und weshalb sollte man sie dann erschießen? Wenn man auf alle Verrückten schießen würde, gäbe es auf den Straßen bald nur noch Hunde. Und von denen sind ja auch nicht alle bei bester geistiger Gesundheit. Ich habe mir die Akte noch einmal angeschaut. Es gibt nichts, das darauf hindeutet, dass die Frau, die damals in dem Wagen verbrannte, nicht diese Evelyn Suter war. Und wer ist dann die Frau, auf die geschossen wurde? Wenn Sie mich fragen, ist etwas faul an der Sache. Na, auf alle Fälle werden wir uns jetzt mal auf die Suche nach dem Schützen machen. Ist nicht einfach. Scheint ihn niemand gesehen zu haben. Ich ging zurück in mein Büro. Es dauerte eine Weile, bis ich eine Idee hatte. Ich rief bei der Versicherungsgesellschaft an, die bei dem Unfall auf eine eingehende polizeiliche Untersuchung Wert gelegt hatte. Ja, es ging um sehr viel Geld für uns. Deshalb haben wir auch noch eigene Nachforschungen angestellt. Und was ist dabei herausgekommen? Wir mussten am Schluss wohl oder übel bezahlen. Wie viel? Und an wen? 1 Million. Evelyn Sutter hatte bei uns eine Lebensversicherung abgeschlossen. Das Geld wurde an ihren Mann ausgezahlt. 1 Million war kein Pappenstiel. Da lohnte es sich schon mal, die falsche Leiche zu identifizieren. Doch wenn das stimmte, wer war dann die Frau, die in dem Wagen verbrannt war? Und weshalb tauchte die richtige Frau Suter einen Monat unter? Ich war es langsam leid, ständig neue Fragen beantworten zu müssen. Schließlich war das Leben keine Quizshow. Ich machte mich auf die Suche nach Herrn Suter. Seine Sekretärin sagte mir, dass er gerade unterwegs zum Flughafen sei. Ich eilte dahin, kaufte mir unterwegs eine Kokosnuss und ließ Suter am Flughafenterminal ausrufen. Wie alle pflichtbewussten Bürger erschien er beim Informationsschalter. Ich bin Reto Suter. Was ist los? Ich bin in Eile. Dieser Mann ließ Sie ausrufen. Welcher Mann? Darf ich mich vorstellen, Herr Suter? Maloney, Privatdetektiv. Privat? Auch das noch. Er drehte sich um und lief weg. Doch ich hatte vorgesorgt. Die Kokosnuss landete auf seinem Hinterkopf, ehe sie zerbrach. Suters Knie knickten weg und ich spazierte zu ihm hin und tätschelte seine Wangen, damit er wieder zu sich kam. Die Frau vom Informationsschalter empörte sich. Was machen Sie da? Die schöne Kokosnuss. Sie haben wohl überhaupt keinen Respekt vor der Natur. Solange die Natur solche Fehlleistungen, wie Sie eine sind, zustande bringt, hält sich mein Respekt in Grenzen. Sie lümmeln Sie. Und jetzt zu Ihnen, Suta. Das Spiel ist aus. Wenn Sie das nächste Mal über Start kommen, landen Sie im Gefängnis. Verdammte Scheiße, was soll das? Lassen Sie mich in Ruhe, ich habe schon genug gelitten. Weil Ihre Freundin vor einem Monat ums Leben kam? Ich konnte ja nicht ahnen, dass das Schicksal gegen uns war. Und dann auch noch dem Schicksal Schuld geben, das liebt unser Eins am meisten. Jetzt aber raus mit der Sprache. Was genau geschah vor einem Monat? Ich gebe es ja zu. Ich wollte meine Frau umbringen, um an das Versicherungsgeld zu kommen. Und meine Freundin hat mir dabei geholfen. Sie haben Ihre Frau niedergeschlagen. Und dann? Meine Freundin hat dann einen Wagen gemietet auf den Namen meiner Frau. Dann habe ich meine Frau, die bewusstlos war, in den Kofferraum gelegt und meine Freundin ist losgefahren. Und weshalb sind Sie nicht mitgefahren? Wir haben abgemacht, dass wir uns in den Bergen treffen. Da hätten wir dann meine Frau ans Steuer gesetzt und den Wagen in einen Tobel gestoßen. Doch so weit kam es gar nicht. Ihre Freundin ist unterwegs von der Strecke abgekommen und in dem Wagen verbrannt. Es war schrecklich. Als ich hörte, dass nur eine Leiche gefunden wurde und meine Frau spurlos verschwunden war, gab ich an, die verkohlte Leiche sei meine Frau. Aber heute Morgen rief meine Frau plötzlich bei mir an. Ich verstehe das nicht. Wo war sie die ganze Zeit? Wie ist sie lebend aus dem Kofferraum gekommen? Als Ihre Frau anrief, wussten Sie, dass sie noch lebt und Sie wussten auch, was das für Sie bedeutete. Also haben Sie abgewartet, bis sie vor Ihrer Wohnung aufgetaucht ist und dann abgedrückt. Ich hatte noch keine andere Wahl. Suta landete wenig später da, wo er hingehörte. Ich aß etwas von der Kokosnuss und machte mich auf den Weg ins Spital. Frau Suta war über den Berg und wieder bei Bewusstsein. Ich erzählte ihr die ganze Geschichte. Ich kann mich nur noch an den Schlag erinnern. Und dann erwachte ich in dem Hotelzimmer. Was aber war mit dem Monat dazwischen? Ich erinnere mich an nichts mehr. Vermutlich wurden Sie bei dem Unfall aus dem Kofferraum geschleudert. Ihr Glück. Ich vermute mal weiter, dass Sie irgendwie in die Stadt zurückkamen. Möglicherweise standen Sie unter einem solchen Schock, dass Sie alles wie in Trance machten. Dass man nach solchen Ereignissen vorübergehend das Gedächtnis verliert, ist nicht ungewöhnlich. Und heute Morgen, als Sie erwachten, ist ein Teil davon wiedergekommen. Alles, was bis zu dem Unfall passierte. Ich kann einfach nicht verstehen, dass mein Mann mich umbringen wollte. Ist 1 Million so etwas Unwiderstehliches? Ich brauchte die Frage nicht zu beantworten. Der Fall war gelöst und die Kokosnuss schmeckte auch nicht übel. Ich legte mich in meinem Büro unter den Schreibtisch und träumte davon, ohne Gedächtnis durch das Leben zu gehen. Ich tat genauso viel Unsinn wie zuvor. Als ich aufwachte, tastete ich meinen Körper und meinen Geist ab. Die Neurosen waren alle noch vorhanden. Ich begoss sie mit ein wenig Whisky und tat, was ich in solchen Situationen immer tue, rülpsen.